Es sind Bilder, welche dich verfolgen, festgebrannt auf einem Negativ aus digitalen Zwischenräumen, gestochen scharf in HD-Qualität. Hier habt ihr einen Ort wie jeden, plus Kain, der hat seinen Bruder erschlagen. Auf einem Feld gleich hinterm Gebüsch, mit der verödeten Gleichgültigkeit eines Males.